sagst, man sieht sich immer zweimal. Bei uns ist es sehr dreimal. Wie in einem Film, der nicht aufhören will. Wir zwei sind immer großes Drama. Doch genau das ist unser Karma. Wir sind von allem viel zu viel. Plötzlich du am Telefon, du sagst, bin in der Stadt. Dann komm doch raus auf einen Drink, mal schauen, was die Nacht mit uns macht. Hey, und schon wieder. Nur ein Riesenkater. Du bist der Hund, der nur mal kurz da war. Das mit uns beiden geht niemals gut. Und schon wieder fang ich an, mich zu belügen, um mich später selber zu betrügen. Obwohl ich weiß, von dir krieg ich nie genug. Jetzt sitz ich hier vorm Handy rum und starre auf dein Bild. Ich hab nur diesen einen Wunsch, dass du jetzt meine Nummer wählst.